Kreis, boah. Ich bin der Terrorist. 2009. Ich bin Terrorist aus Überzeugung, denn ich habe ne AK. Und ich bringe euch um, eure Zivilisation ist das, was mich ankotzt. Ich bombe alle Städte von München bis Bangkok, das Gesicht vermummt. Und die Kali in der Hand mit dem Sprenggürtel um, werde ich von allen gut erkannt. Ich lege alles in Flammen, ich bin der Geist aus den Träumen, bereit für das Attentat 2009. Ich bin perfekt für den Job, eine Bombe, die tickt. Deshalb werde ich morgen nach London geschickt. Mein Gehirn ist gefickt von Hass und Gewalt, abgerichtet wie ein Schäferhund. Lass dich es knallen, suchen, finden, killen und zerstören. Mein Wille ist gebrochen, ich will nur noch töten. Diese Angaben sind nicht ohne Gewehr, denn ich werde dich erschießen mit einem großen Gewehr. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt, egal was die Spassen sagen. Hier kommt das Attentat, eine Bombe nur und deine ganze Stadt versagt. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt. Ich tue das doch nur für Gottes Gnade. A-Doppel-T-N-T Doppel-A-T. Das C4 ist platziert, ich verliere nie das Ziel aus den Augen. Ein kühler Kopf ist alles, was wir brauchen. Wenn die Bombe liegt, mach ich mich aus dem Staub, denn nur so kann mein kranker Plan endlich aufgehen. Und wenn ich dabei drauf gehe, ist es auch nicht so schlimm, denn mich erwartet das Paradies oben im Himmel. Jetzt sollte man rennen, doch für den, der stehen bleibt, gibt's einen riesigen Harem mit Frauen im Jenseits. Der heilige Krieg auf dem heiligen Beat, Held, zünde die Flagge an, scheiß auf die Biene. Nimm meine Flagge, wisch die Kacke wieder ab. Sind Touristen im Land, nehmen wir sie gefangen, nehmen sie als Geiseln und fordern Lösegeld. Doch töten sie trotzdem, damit man uns für böse hält. Es gibt keine schöne Welt, ich gehe auf die Straße raus, werf Steine gegen Häuser, mach Randale, raste aus. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt, egal was ihr Spassen sagt. Hier kommt das Attentat, eine Bombe nur und deine ganze Stadt versagt. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt. Ich tue das doch nur für Gottes Gnade. A-Doppel-T-N-T-Doppel-A-T. Es ist kein Bürojob, man ist an der frischen Luft. Die Zeiten sind flexibel, bis die Arbeit dich ruft. Das ist schön, zwar kriegt man hier leider kein Geld, doch lernt viele nette Menschen kennen und reist um die Welt. Ich liebe es, Videos von Geiseln zu machen. Da kann ich meine Kreativität frei entfachen. Ich lebe wie ein König, nicht wie ein Vagabund. Doch das Beste an meinem Job ist, ich bring euch alle um. Und du kannst das auch, egal wer du bist. In jedem von uns steckt ein harter Terrorist, der darauf wartet, rauszukommen und Randale zu machen. Menschen zu töten, dabei schadenfroh lachen. Mit erhabenen Waffen herumzustolzieren, mit stolzem Blick die Pumpgun zu polieren. Aber wenn du keiner sein willst, sei lieber auf der Hut, denn dann komme ich zu dir, weil ich liebe meinen Beruf. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt, egal was ihr Spasten sagt. Hier kommt das Attentat, eine Bombe nur und deine ganze Stadt versagt. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt. Ich tue das doch nur für Gottes Gnade. Und wenn du's nicht kapierst, dann sag ich's dir nochmal. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt, egal was ihr Spasten sagt. Hier kommt das Attentat, eine Bombe nur und deine ganze Stadt versagt. Ich bin der Terrorist und du merkst, dass es Terror ist, wenn meine Bombe deine ganze Scheißszene fickt. Ich tue das doch nur für Gottes Gnade. A-Doppel-T-N-T-Doppel-A-T.